NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu einer neuen Talkwoche. Willkommen bei Domian. Willkommen beim Eins Live Talkradio. Ihr könnt gerne anrufen. Freie Themennacht heute am Montag zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich würde ganz gerne mit euch auch unter anderem über den Fall Edati sprechen. Heute ist ja das Urteil gefällt worden. Wie denkt ihr darüber? Ist das ein richtiges Urteil, ein gerechtes Urteil? Oder habt ihr euch darüber sehr geärgert? 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist der Carsten. Carsten ist 39. Guten Morgen, Carsten. Hallo Domian, grüß dich. Carsten, um was geht's? Ja, ich bin in Auflösung, weil ich gerade eine Trennung verarbeite von jemandem, der sich von mir getrennt hat. Und diesejenige Frau ist zweifache Mutter und ich darf auf einmal ihre Kinder auch nicht mehr sehen, obwohl eigentlich gar nichts vorgefallen ist. Und das ist ja eine Sache, die, ja. Mal ein paar Fakten. Wie lange wart ihr zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre. Die Kinder sind aber aus einer anderen Beziehung. Die Kinder sind aus einer anderen Beziehung, genau. Es sind keine leiblichen Kinder von mir jetzt. Ne? Wie alt sind die Kinder? 9 und 11. Ja. 6 Jahre zusammen und jetzt seit wann getrennt? 4 Monate. Warum seid ihr getrennt? Ja, unterschiedliche Ziele. Ich wollte eigentlich auch immer noch mein eigenes Kind und sie dann zum Schluss nicht mehr. Sie will jetzt irgendwie einen Beruf ergreifen und ich sag mal, das ist alles alltägliches Zeug, was ich dir jetzt erzähle. Das Besondere an dieser Geschichte ist eigentlich, dass sie Witwe war, als ich sie kennengelernt habe. Witwe? Witwe, genau. Mhm. Und ich also nicht nur irgendein neuer Partner war, sondern eigentlich auch, ja, sowas wie ein neuer, also eine neue Vaterfigur. Und so habe ich mich auch irgendwann definiert. Für die Kinder. Ja, und also ich habe sie jetzt nicht erzogen, es war eine Fernbeziehung, aber ich habe sie irgendwann eben geliebt und es war keine Konkurrenz da. Und ja, wer hat sich denn jetzt eigentlich von wem getrennt? Sie sich von mir. Mit der Begründung? Ja, unterschiedliche Ziele, kein Kind mehr und sie sucht jetzt jemanden, mit dem zusammenziehen will. Und aber kein Kind mehr? Sie sich kein vorstellt kein, und so. Und kein also, Kind mehr würde auch eigentlich bedeuten, dass du dich von ihr trennen musst, weil du willst ein Kind haben, sie will kein Kind mehr haben. Ja. Das schaffe ich, ja, gut, wir haben immer, der Minimalkompromiss war immer, wir versuchen es weiterhin noch so. So erpicht war ich da jetzt auch nicht drauf, aber ich wollte es wenigstens versuchen mit ihr, so, das war immer so mein Ausgangspunkt und. Gab's denn zum Schluss heftigen Streit? Ey, das ging knallauffall, Junge, also, ich, eigentlich nicht, wir waren 2 Wochen vorher noch auf einer Fete und alles war wunderbar und. Und dann ging's los und ja, per SMS verabschiedet und hat sie 9? Sie sagt es, aber ich glaub's nicht so richtig. Also ich das war jetzt ein bisschen sehr schnell, aber wie sieht denn euer Kontakt jetzt im Moment aus? Ich maile und ich rufe an und sie legt auf und oder erzählt mir am Telefon, was ich finde, dass sie, ist es ihr egal ist, wie es mir geht und dass ich sowieso wertlos bin, weil ich das falsch gemacht habe. Ich habe die Kinder nicht eingeladen und mit den Kindern zu wenig gemacht und das, dies und jenes falsch gemacht, alles falsch gemacht. So, ne? Die Kinder nicht eingeladen, nachdem ihr getrennt wart? Nee, vorher. Schon. So, ach so, was weiß ich, ins Fazitland fahren oder solche Geschichten. Also das heißt, sie hat auch schon während der Zeit Kritik an dir geübt, dass du dich nicht adäquat mit den um die Kinder kümmerst? Das kann man so nicht sagen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war sie wie jede Mutter froh, wenn da jemand dazukommt und alle mögen sich und ich da 2 Stunden mit denen sonntags im Kinderzimmer verbringe. Ne? Das hat mir auch Spaß gemacht. Das habe ich ja immer gern gemacht. Ihr habt nicht zusammen gewohnt? Nee. Ach so. Mhm. Und jetzt darfst du die Kinder nicht mehr sehen? Nein, ich darf sie nicht mehr sehen. Sie möchte das nicht. Und wenn ich da hinfahre, sagt sie, holt sie die Polizei. Mhm. Hat sie es begründet, warum sie es nicht möchte? Nein, eigentlich nicht. Sie möchte den totalen Kontaktabbruch mit mir und also ich sie liefert keine Begründung und ich frage sie, haben wir Krieg? Nein, wir haben keinen Krieg. Ich will dich nicht mehr sehen, du bist mir egal. Dann sage ich, ja, und die Kinder? Ja, die Kinder vermissen dich nur ein bisschen. Die wollten ja auch nie was von dir so richtig. Also, was glaubst du, wie die Kinder jetzt über dich und die Situation denken? Ich glaube, denen geht's auch nicht so toll. Du hast dann eine Bindung aufgebaut zu den Kindern. Ja, das kann man sagen. Mhm. Na gut, 6 Jahre ist ja eine lange Zeit. Das eine Kind hast du ja quasi dann von klein auf aufwachsen sehen und alles miterlebt. Ja, das stimmt. Das ist eine ganz missliche Lage, in der du da bist, Carsten. Sie ist die Mutter. Sie hat das Verfügungsrecht. Sie will dich nicht. Sie will nicht, dass du Kontakt zu den Kindern hast. Sie legt auf. Sie beschimpft dich. Was bleibt dir anderes übrig, als dich zu fügen? Ich glaube, je mehr du unternimmst, desto mehr reizt du sie auch. Ja, das denke ich auch mittlerweile. Aber ich sag mal, weißt du, man liest ja immer so Strategien und Kontaktabbruch. Aber wenn es 3 Personen sind, dann ist das gar nicht so einfach mit dem Kontaktabbruch und jetzt taktisch und sich zurückziehen und hast mich gesehen. Und naja, natürlich. Du redest jetzt von dir. Ja, ich bin von mir. Sie will es offenbar und offenbar tut es ihr gut. Wie viele Anläufe hast du jetzt schon unternommen, dass zumindest ein Kontakt zu den Kindern wieder zustande kommt? 20. Ja, dann ist Schluss. Und in welchem Ton, du hast es gerade schon angedeutet, aber ich frage es nochmal, in welchem Ton reagiert sie, wenn sie überhaupt mit dir spricht am Telefon? Gereizt. Ja, sehr genervt und... Ich störe sie irgendwie, ja. Was willst du noch von ihr hören? Ja, dass sie irgendwie vielleicht nochmal einlenkt oder zur Besinnung kommt oder sonst irgendwas macht, ich weiß es nicht. Das sind Wunschträume. Ja, ist wohl so. Das sind Wunschträume, die, wenn sie zur Besinnung käme, was immer das bedeuten mag, dann würde sie ja auch initiativ werden. Wenn sie will, würde sie initiativ werden, sagen wir so. Wenn sie irgendeine Form des Kontaktes wünschte, ja, ich kann sie dazu nicht zwingen, das ist mir völlig klar. Ich kann ihr nur immer vor Augen führen, dass das eigentlich keinem gut tut, diese Situation, und dass das ungewöhnlich ist und dass es eigentlich nur allen nur schadet und ich jetzt auch nicht da irgendwie, ich habe gesagt, einmal im Monat eine Stunde oder so, einfach nur, dass man sich nochmal sieht, dass es nicht komplett futsch ist. Ich will mich da auch nicht reindrängen und aufdrängen. Mhm. Ich habe gesagt, dann hast du einen neuen Partner. Kann ich auch nicht ändern. Ist nun mal so. Und aber du stehst im Moment, dir ist deine Rolle klar, ne? Du stehst winselnd vor der Tür und bettelst. Ja, das ist richtig. Völlig richtig. Ja. Und das genau ist, das mache ich. So, und das ist keine gute Rolle. Wenn deine Ziele auch ehrenwert sind, also ist es dennoch falsch. Finde ich. Ich finde, das ist auch eine Frage der Disziplin, dass du dich jetzt zurücknimmst. Ich meine, mehr als zeigen und signalisieren, dass du Interesse an ihren Kindern hast, was eigentlich ja ein Kompliment auch für sie ist und müsste ihr ja gefallen, kannst du nicht. So, ja, jetzt nimm es an, wie es ist. Das ist unglaublich schwer. Also. Ja. Wir Menschen tun uns immer schwer, damit die Dinge anzunehmen, wie die Dinge sind. Wenn das leicht wäre, wäre das Leben leicht. Ja. Also du meinst, ich soll komplett die Segel streichen? Ja, finde ich schon. Gar nichts mehr machen, überhaupt nicht mehr. Ja, das finde ich. Wie gesagt, wenn irgendwie eine Veränderung stattfinden sollte in ihrem Denken, wird sie sich melden. Wenn die Kinder vielleicht ganz oft nachfragen, wenn irgendwas passieren würde, wird die sich melden. Hm. Aber jetzt mach nichts. Ich appelliere auch an deine Würde. Weißt du, ja, das ist mit der Würde. Das ist ja nicht meine Würde. Doch, es ist deine Würde. Es ist deine Würde. Es geht ja noch um andere Personen. Ja, aber es ist deine Würde, wie du dich verhältst. Ich sag ja, deine Gründe sind ja ehrenwert, aber du bewirkst mit diesem Verhalten nichts. Versetz dich. Es ist ja immer gut, wenn man sich in die andere Person versetzt und man sich vorstellt, man wäre die andere Person. Wie ginge es dir auf den Geist, wenn sie immerzu bei dir anrufen würde? Ja, das ist schon klar. Ich habe ja allerdings auch schon gesagt, wie wäre es denn, wenn es dir so erginge? Ne? Mhm. Das ist ja das Unvorstellbare für sie, weil es sind ja ihre Kinder. Sie kann ja machen, was sie will mit denen. Ne? Also, mhm. Natürlich, ich sehe das ja auch so. Vielleicht muss ich es doch mal von dir hören. Es gibt keine Lösung, außer sich zurückzunehmen, Carsten. Es gibt keinen anderen Weg, finde ich, sage ich dir, als fremder Mensch von außen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Halt es aus und stehst durch. Ja, was immer dann auch sein wird, ne? Ja, genau. Traurig, aber so ist es. Ja, okay. Alles Gute, viel, ja, danke dir erstmal, viel ne? Kraft wünsche ich dir. Mach's gut, danke dir. Carsten, tschüss, ciao. 0800 220 50 50, hier ist Karl. Karl ist 59. Guten Morgen, Karl. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Karl. Also erstmal wollte ich Ihnen sagen, dass Ihre Sendung fabelhaft ist, wenn man nicht schlafen kann. Ich danke sehr herzlich. Und höre ich Sie ab und zu seit der Olympiade in Sydney. Oh. Da waren immer diese tollen Filme von Australien und die Wettkämpfe und zwischendurch kam eine Stunde Domia. Ich mache ich habe eine Vorschlage, eine Bitte. Ja. Ich bitte dich, mich auch zu duzen, weil ja, okay. Das machen wir hier so, dann ist es lockerer. Das mit dem Kuss machen wir dann später. Ja, genau, das holen wir später nach. Also, ich habe letzte Woche schon versucht, dich zu erreichen. Ja. Und zwar habe ich das kommen sehen, was heute eingetroffen ist, dass das Gericht mit dem Beschuldigten einen Deal macht und das Ganze zu den Akten gelegt wird. Wir reden über Edati. Ja, richtig. Wir reden darüber, dass er sich mit, ich sag's mal so, mit 5.000 Euro freigekauft hat. Ja gut, die Summe spielt im Grunde keine Rolle. Das Problem ist, dass aus diesem Urteil oder diesem Deal ein Signal ausgeht, was ein Schlag ins Kontor für jeden Betroffenen ist, also für alle missbrauchten Kinder und Erwachsenen. Das ist ein Schlag gegen alle Therapeuten, die sich um diese Menschen kümmern. Ja. Und das ist auch ein Schlag gegen alle Ermittler bei Polizei und Staatsanwaltschaften, die sich tagtäglich im Internet diese Scheiße angucken müssen. Mhm. Weil die machen das auch nicht freiwillig, sondern die machen das, damit dieses Übel Pädophilie endlich irgendwann ein Ende hat. Das heißt, du hast dich heute sehr darüber geärgert. Ich habe mich maßlos geärgert. Wenn ich noch Zähne hätte, hätte ich einen Tisch gebissen. Ich habe meine Zähne raus, weil ich mache momentan Chemotherapie und mir ist der Kiefer zusammengesackt. Ich habe 25 Kilo abgenommen und deswegen habe ich keine Zähne. Also entschuldige bitte, wenn du mich nicht genau verstehst. Doch, das klappt wunderbar. Das ist gar kein Problem. Gestatte eine ganz persönliche Frage, Karl. Bist du persönlich von dieser Thematik des sexuellen Missbrauchs auch betroffen? Bin ich. Inwiefern? Ich war mit einer Frau verheiratet, 10 Jahre lang, und sie hat mir 10 Jahre verschwiegen, was in ihrer Kindheit passiert ist. Wir hatten inzwischen schon 3 Kinder zusammen und waren eigentlich auch zeitweise sehr glücklich miteinander. Mhm. Und dann hat meine Frau, als es so ein bisschen, wir hatten so Ehestreitigkeiten, es ging meist darum, dass ich ständig Kopfschmerzen hatte und so weiter und keine Lust auf Sex. Und ich habe natürlich dann irgendwie auch gedrängelt und dann kam ich einen Tag nach Hause, da hatte sie die ganzen Tabletten da auf dem Tisch stehen und sagte, wieso kommst du denn schon wieder? Da wollte sie sich umbringen. Ich sagte, sag mal, das kannst du doch nicht machen. Hör mal, wir haben unsere Kinder, die sind gesund. Wir brauchen dich doch. Und da hat sie mir gebeichtet, dass sie in ihrer Kindheit von den Adoptivvater sexuell missbraucht worden ist. Und die ganzen 16, 17 Jahre in dem Elternhaus misshandelt worden ist, mit Stöcken geprügelt, die Kellertreppe runtergeschmissen. Die hat eine furchtbare Kindheit gehabt, das habe ich aber nicht gewusst. Also daher deine Sensibilität für dieses Thema. Genau. Wobei wir nochmal klarstellen müssen, er ist nicht des sexuellen Missbrauchs angeklagt gewesen, sondern es ging um Kinderpornografie, was auch schon schlimm genug ist. Also hör zu, Domian. Wer sich solche Sachen anguckt, ich habe also wirklich im Internet geforscht, weil ich wissen wollte, was man da so zu Augen kriegt. Mhm. Wer sich das anguckt und den Hintergrund nicht kennt, der wird pädophil. Na, letztendlich kann man, nein, ich finde, man kann sagen, dass jemand, der Kinderpornografie konsumiert, auch Täter ist und auch letztendlich an dem Missbrauch mit Schuld ist. Ja, das ist aber, es gibt noch einen anderen Aspekt. In der Fachwelt, also bei den Sexualtherapeuten, streitet man sich, ob das eine Erkrankung ist oder nicht. Ja. Und ich weiß, dass bei der Charité in Berlin eine Station ist, die sich pädophilen Tätern geöffnet hat. Die empfehlen wir immer wieder, wenn hier pädophile Menschen anrufen. Ich weiß das, weil hier in Nordrhein-Westfalen kenne ich einen pädophilen Täter, der ist auch abgeurteilt worden. Und der fährt regelmäßig nach Berlin und macht inzwischen sogar öffentliche Vorträge über sein Leid. Das ist eine gute Entwicklung und einige andere Universitäten haben sich jetzt auch schon angeschlossen. Nochmal zum Fall zurück. Was mich heute auch zusätzlich sehr empört hat, ist, dass ein paar Stunden später Herr Edati via Facebook postete, dass das kein Geständnis gewesen sein sollte, was er da gesagt hat. Das ist eine juristische Feinheit, um die es da ging. Grundsätzlich verstehe ich als normaler Bürger, der das Geschehen verfolgt, nicht, wie man mit 5.000 Euro davonkommt und dann nicht mehr vorbestraft ist. Ja, ich verstehe es nicht. Wir machen jetzt so eine Art Pizzapreisliste. Für einen Mord muss man dann 50.000 bezahlen und für einen Totschlag bezahlt man 25.000 und wahrscheinlich hat die Bundesdruckerei die Speisekarte schon im Druck. Er ist ja inhaltlich überhaupt nicht geständig. Nein, es ist unmöglich. Ich meine, gut, jetzt die juristische Sache ist jetzt abgearbeitet, aber man sollte im Sinne der Allgemeinheit diesen Mann mal für ein Vierteljahr begutachten in der Forensik, ob nicht doch eine Gefahr von dem ausgeht. Ja. Also, was man sagen kann, abgesehen von aller Juristerei, ist, dass er beruflich und persönlich natürlich erledigt ist. Aber das hat er ja vorher gewusst. Wenn er erwischt wird, wusste er, dass er seinen Job im Bundestag nicht weitermachen kann. Und heute hat die SPD, was ich sehr gut finde, gesagt, die SPD-Spitze, dass man ihm den Parteiaustritt nahelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob er darauf schon reagiert hat. Ja gut, ich meine, dieses ganze Politische da rundherum hat diesen Fall so bekannt gemacht. Mhm. Aber das Thema an sich ist sehr vielschichtig. Und, ja, und es ist die Entwicklung hat ja erst Anfang der 90er Jahre überhaupt angefangen. Genau. Als meine Frau damals 88 krank wurde, habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass in Ostwestfalen eine Redemann-Klinik Frauen betreut. Das war schon vor den 90er Jahren, also vor der Grenzöffnung nach Osten, gab es ein Institut, Frau Dr. Redemann hat dort Frauen betreut, die missbraucht worden sind, sowohl von ihren Eltern oder anderen Tätern oder die vergewaltigt worden sind oder auch die von ihren Ehemännern misshandelt worden sind. Ja, okay. So, auf jeden Fall sind wir beide uns einig, dass es ein Affront ist gegen alle Opfer von sexuellem Missbrauch, in welcher Form auch immer das stattgefunden hat. Und wir beide verstehen es nicht. Nee, überhaupt nicht. So, ich danke dir für deine Meinungsäußerung, Karl. Und vor allen Dingen wünsche ich dir gesundheitlich, das haben wir jetzt nicht besprechen können. Ich habe voll im Griff, ich habe sehr gute Ärzte, das klappt schon. Sehr gut. Trotzdem alles Gute und toi, toi, toi. Ja, und ich wollte auch sagen, am besten hat mir Ihr Auftritt bei 3 nach 9 im NDR gefallen, als du da gewesen bist und mit denen getalkt hast. Ah, okay. Ich danke vielmals. Ja, tschüss. Tschüss, Karl, ciao. Ich glaube, er hat eine andere Talkshow gemeint. 3 nach 9 war ich ganz lange nicht mehr. Aber egal. Gisela 64, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gisela. Ja, ich komme mit einem ganz besonderen Problem. Und zwar habe ich schon vorhin erzählt, dass ich schon seit 5 Jahren nicht mehr schlafe. Überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Das geht doch nicht. Nur ab und zu mal so einen kleinen Erschöpfungsschlaf, weil der Körper, der ist total kaputt, aber der Kopf ist immer hellwach. Aber wenn man 5 Jahre nicht schläft, stirbt man doch. Ja, anscheinend will mich der liebe Gott noch nicht. Beschreib doch mal, nur damit ich es mir... Ja, ich will das ja sagen. Und zwar, wenn mein Mann morgens zur Arbeit ging, ich habe gemerkt, ich hatte keine Sekunde geschlafen. Du liegst mit wachem Verstand im Bett. Bitte? Du liegst mit wachem Verstand im Bett. So ist das. Und dann kam ich auf die Idee, dass ich eigentlich vom Kopf her nie müde bin. Und habe dann im Internet recherchiert, bin dann auf Melatonin gestoßen. Und dann habe ich nachgeforscht, da die Zirbeldrüsen im Gehirn, die bildet das Schlafhormon Melatonin. Mhm. Und dann habe ich auf meine eigenen Kosten einen Melatonin-Test machen lassen in Hamburg. Nachts um 2 Uhr wurde Speichelprobe genommen und dieser Wert, der war genauso niedrig, wie ein Mensch hat, der tagsüber hellwach ist. Aber da kann man, da kann man ja leicht nachhelfen. Nee. Doch. Nee. Doch. Ich habe Melatonin genommen. Ja, eben. Hab ich, und trotzdem schlafe ich aber nicht. Ich sage das mit so einer großen Sicherheit, weil ich genau das alles auch hinter mir habe. Ich habe auch einen Melatonin-Test machen lassen und der war auch ganz weit unten, weil ich immer nachts arbeite. Mhm. Mhm. Und danach nehme ich jetzt, jede Nacht nehme ich 1 Milligramm Melatonin zu mir und das hat mir sehr geholfen. Domian, ich habe das eine Zeit lang genommen, 11 Milligramm. Och, und ich bin nicht müde geworden. 11 Milligramm? Ich kann dir das beschwören, das habe ich von 0,5 auf 11 Milligramm gestiegen. Und nichts, gar nichts. Was? Ich habe die chinesische Medizin ausprobiert. Das sagte mir dann der Heilpraktiker, nein, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Sag mal, lass mich fragen. Ja, bitte. Kann es denn sein, dass du das manchmal gar nicht mitbekommst, dass du doch ein bisschen schläfst? Erschöpfungsschlaf habe ich ab und zu eine Viertelstunde, ja. Vor lauter Erschöpfung schlafe ich dann ein. Wie kannst dann schaue du denn ich wieder auf die Uhr und dann merke ich, dass nur kurze Zeit vergangen ist. Aber du gehst regelmäßig irgendwie nachts ins Bett. Ich meine, jetzt unterhalten wir uns noch. Nein, tue ich nicht. Was soll ich da? Ach so. Was soll ich da? Ich wälze mich hin und her, werde noch nervös dabei, dann stehe ich lieber wieder auf. Du bist die ganze Nacht wach? Ja. Was machst du die ganze Nacht? Oh, ja nun, schon mal am Computer sitzen oder was lesen oder Domian schauen. Na gut, jetzt ist aber bis 2 Uhr, dann sind wir auch weg. Und dann, ja, ich weiß. Dann ist noch eine lange Zeit bis morgens. Das weiß ich. Aber ich vertreibe mir irgendwie die Zeit. Wie fühlst du dich denn körperlich? Furchtbar. Du musst doch in einem extremen Erschöpfungszustand sein. Ja, das bin ich ja auch. Du musst unter extremen Konzentrationsschwächen leiden. Ich hätte jetzt nicht angerufen, wenn es nicht so wäre. Ich habe einen Professor an der Hand gehabt, der ist Schlafmediziner, Neurologe, Psychologe. Der wusste nichts. Warst du schon mal in einem Schlaflabor? Ich habe mit einem Schlaflabor Kontakt gehabt. Ich habe die Voruntersuchung machen lassen durch einen Lungenarzt, Facharzt. Und da sagte man mir, sie sind kein Fall für Schlaflabor. Sie schlafen ja nicht. Da kommen nur Leute hin, die Schlafaussetzer haben. Nee, so einfach ist das nicht. Doch, ich habe Kontakt. Hast du mit einem Schlaflabor gesprochen? Ganz genau, habe ich. Nicht mit einem Lungenfacharzt, sondern mit dem Schlaflabor. Persönlich? Ja, dich? Ja. Doch, das habe ich. Also alles versucht. Ich war zuletzt am 1. Dezember habe ich mich in die Notaufnahme begeben, in unser Krankenhaus zum Neurologen und der hat mich untersucht und ich habe ihm das erzählt. Das sagte, da habe ich noch nie was von gehört. Die Psychologin hatte noch nie was gehört. Was mich jetzt wundert, weil natürlich ganz, ganz, ganz Millionen von Menschen unter Schlafstörungen leiden. Ja, Störung ist was anderes. Okay, als ist nicht. Ja, ich verstehe schon. Störung ist was anderes. Hast du es denn mit Schlafmitteln versucht? Einmal hat mein Arzt mir was verschrieben. Ich habe eine Tablette genommen, ich habe 2 genommen, ich habe 3 genommen. Nichts. Es tut sich nichts. Und dann hieß es ja erst Melatonin einnehmen. Na gut, also Melatonin ist ja noch relativ harmlos. Aber wenn du starke Schlafmittel nimmst, wirst. Nein. Ich werde nicht müde. Deshalb ist ja meine Verzweiflung. Das kann ich gar nicht glauben. Wie viel hast du denn schon ausprobiert? Wie viele Schlafmittel? Ja, wie viele? Na, wie viele Sorten? Eine? Ja, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Aber es gibt so Hammer-Schlafmittel, das kann ich gar nicht glauben, dass es nicht eins dabei ist, was dich zumindest mal eine Weile in einen schlafähnlichen Zustand bringt. Ja, ich weiß ja nicht, was die Ärzte verschreiben dürfen, wie hoch die dosieren dürfen, unbeaufsichtigt. Ja gut, aber du bist ja wirklich ein Sonderfall. Ich bin wirklich ein Sonderfall. Ich habe das schon überall versucht und wollen auch nicht gerne Schlafmittel verschreiben. Ja, das natürlich. Das heißt ja, die Zirbeldrüse, ach ja, was mir der Neurologe noch im Krankenhaus sagte, wenn die Zirbeldrüse einmal ihre Produktion eingestellt hat, dann nehmen die auch nicht wieder auf. Aber er konnte mir dann auch nicht sagen, was ich jetzt machen soll. Also Gisela, ich bin sicher, dass du da einer Fehlinformation aufgelegen bist, was das Schlaflabor anbelangt. Ich bin sicher, dass du für ein Schlaflabor ein hochinteressanter Fall bist und dass die dich mit Kusshand nehmen. Ja, ich habe es ja versucht. Ja gut, dann würde ich es nochmal woanders versuchen und auch nochmal einen persönlichen Termin dort machen und mit denen sprechen. Denn da sind wirklich die Schlaffachleute. Die ja, ich weiß, da. Aber schau mal, ich habe ja von diesem, man muss ja erst zum Lungenfacharzt und dann bekommt man so ein Überwachungsgerät angeheftet, also für das fürs Atmen, für das Herz und so weiter. Das habe ich die ganze Nacht gehabt. Das wurde ausgewertet vom Lungenfacharzt und dann hieß das, nein, Sie sind kein Fall fürs Schlaflabor. Ich habe das Schlaflabor dann nochmal angerufen und habe denen das erklärt. Das sagte die eine Dame, da habe ich noch nie was von gehört. So Leute haben wir nicht hier. Hat ihre Kollegin gefragt, nö, kenne ich nicht. Die wussten nichts damit anzufangen, dass jemand kein Melatonin hat. Ich verzweifle langsam. Das heißt, du fühlst dich da sehr allein gelassen von der Medizin. Und ich habe das Gefühl, dass du einfach bisher Pech gehabt hast, an welche Leute du da geraten bist. Ja, aber es gibt 100% in Deutschland richtige Fachleute, richtige extreme Fachleute, die sich damit auskennen. Und im Internet habe ich schon so oft jetzt geschaut und hatte auch gedacht, dieser Professor der Schlafmedizin und Neurologe, Psychologe, ist das der mir wenigstens was sagen kann? Nein, auch nicht. So Gisela, das ist hier ein gutes Stichwort für mich, mein Publikum zu fragen. Ja, deshalb rufe ich an. Ja, weil du ja sehr weit, breit überall gehört und gesehen wirst. Und Deutschland, Österreich, Schweiz, da hört und sieht man uns. Mein Strohhalm ist das. So, ich bitte euch jetzt im Publikum, wenn ihr wisst, wo eine gute Schlafklinik, ein gutes Schlaflabor ist oder ihr vielleicht selbst in diesem Bereich arbeitet, als Arzt oder als Krankenschwester oder in der Wissenschaft, bitte meldet euch bei uns und wir reichen das dann sehr gerne an Gisela weiter. Wärst du auch bereit, ein paar Kilometer zu fahren? Das ist schwierig zurzeit. Das ist sehr schwierig. Ich kann auch nicht mal irgendwo essen gehen. Das ist mir alles zu viel. Ich habe keine Kraft mehr. Ja, gut, aber man könnte ein erstes Gespräch schon mal am Telefon mit dir führen, ne? Natürlich. Also für die Kontaktaufnahme könnte es erstmal reichen. Auf alle Fälle, sicher. Oder wenn jemand selbst dieses Problem hat. Das scheint viel zu selten zu sein, dieses Problem. Und deshalb wird auch weiters nicht geforscht. So, also wir suchen einfach gute professionelle Ansprechpartner für Gisela, die nicht schlafen kann. Ja. Wer könnte helfen? Welche Ideen habt ihr? Wäre sehr, sehr dankbar. Welche Kliniken, welche Ärzte, welche Wissenschaftler? Bitte mailt uns unter domian@wdr.de und wir reichen es an die Gisela weiter. Das wäre sehr schön. Also ich wünsche mir eigentlich nur noch Schlaf. Du hast gerade gesagt, du kannst nicht mal essen mehr gehen. Ja, nur außerhalb, dass ich mal irgendwo hingehe. Mhm. Nach einer kurzen Zeit überfällt mich eine solche Panik, dann merke ich, wie meine Kraft auf einmal ganz weggeht. Dann fängt das Herz an zu rasen, ich habe keine Kraft mehr und dann muss ich mich hinlegen. Wenn ich dann mich nicht hinlege, da habe ich Angst, ich muss sterben. Mhm. Diese Panik hat ja mit dem Schlaf, nicht schlafen können, ja nichts direkt doch, zu tun. Ja, doch, das ist so eine Begleiterscheinung. Gut, ich habe auch mit Angst- und Panikattacken sowieso zu tun. Aber das hat damit zu tun, dass ich auf einmal merke, wie die Kraft ganz weggeht. Ja, und verständlicherweise. Wenn und man ich kann das eigentlich niemandem erklären. Das kann man niemandem erklären, der das noch nie erlebt hat. Gisela, ich erahne so hauchdünn, was in dir vorgeht. Denn wenn ich längere Tage sehr, sehr schlecht geschlafen und Schlafprobleme hatte, bin ich auch Nervenbündel. Ja. Und da ist mir alles zu viel und ich habe keine Kraft und denke, ich krieg nichts mehr geregelt. Insofern kann ich mir vorstellen, was mit dir los ist. Ja, das ist einfach unangenehm. Also, liebe Gisela, ich bin sicher, da kommen gute Tipps bei uns rein. Oh, wir werden uns bei dir melden. Wir sammeln das mal ein bisschen. Wir werden uns heute noch nicht melden, aber morgen, übermorgen melden wir uns. Ja, das ist lieb. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Alles Gute für dich, ne? Dankeschön. Tschüss, Gisela. Tschüss, Domian. Tschüss. 0800 220 50. Dominik, 22, guten Morgen. Ja, hi, guten Morgen, Domian. Dominik, grüße dich. Was ist dein Thema? Ja, und zwar ist mein Thema, dass ich schwul bin, 22 Jahre alt und vor ein paar Monaten im Oktober mit jemandem zusammen, also war ich mit jemandem zusammen, der 36 ist und Vater von 4 Kindern. Mhm. Und die Frau hatte noch mit dem zusammengewohnt, als wir zusammenkamen. Die ist dann auch ausgezogen. Die wollte mit den Kindern eigentlich nicht so wirklich was zu tun haben. Und sie wollte mit den Kindern nichts zu tun haben? Oder er? Nee, die hatte irgendwie keine Lust, so mit den Kindern zusammenzuwohnen. Das war ihr alles zu viel und hat das dann alles auf den Vater der Kinder abgewälzt, mit dem ich dann zusammenkam. Ja, wusste sie, dass ihr Mann bisexuell oder schwul ist? Ja, das hatte, also in den letzten Jahren hatte sich das wohl so ergeben und dann hatte er ihr das auch erzählt und sie kam damit eigentlich ganz gut klar. Also hat sich dann auch für andere Männer interessiert und mhm. die waren auch schon 15 Jahre oder so zusammen, also schon seit ihrer Kindheit irgendwie. Mhm. Und so, im Oktober ja, bist du mit dem zusammengekommen. Wie ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge ist, dass wir nicht mehr zusammen sind. Und zwar wegen eines Vorfalls im Oktober. Also wir haben uns gestritten. Bis dahin lief eigentlich alles ganz gut. Irgendwie haben wir uns dann nachts... Aber ich unterbreche, wenn ihr im Oktober erst zusammengekommen seid, gab es im Oktober... Also Oktober sind wir quasi auseinandergekommen. 3 Monate vorher sind wir zusammengekommen. Also, ich okay. weiß, August oder irgendwie sowas. Okay. Mhm. Genau, und dann... ich bin total aufgeregt. Gab einen Streit oder einen Vorfall. Genau, es gab abends einen Streit. Und daraufhin wollte ich mich von ihm trennen. Mhm. Weil irgendwie hatte ich dann irgendwie... war das alles zu viel. Ich war ja auch erst 22, wobei ich mich mit den Kindern eigentlich total gut arrangiert hatte. Die haben mich alle total gut in die Familie aufgenommen. Mhm. Aber irgendwie funktionierte das bei mir und bei ihm nicht. Und dann wurde er auf einmal total aggressiv und wollte mich nicht gehen lassen. Um was ging es denn in dem Streit? Ja, ich habe ihm halt gesagt, dass ich jetzt nach Hause gehen will und dass das mit uns nicht funktioniert. Und in dem Streit, ich weiß nicht, dass der... das war eigentlich so Kinderkram, was sich dann irgendwie hochschaukelte. Mhm. Und dann wollte er dich nicht gehen lassen? Nee, der hat die Tür abgeschlossen, hat gesagt, wurde richtig aggressiv, hat gesagt, du bleibst jetzt im Bett liegen und du schläfst jetzt. Mhm. Und ich war noch nie in so einer Situation, ich bin noch nie an so jemanden geraten gewesen und habe dann natürlich total Angst gekriegt. Wie hast du denn reagiert? Ja, ich habe total gezittert, bin aus dem Bett rausgegangen, wir wollten gerade schlafen gehen, ich hatte nur noch einen Boxershort an und habe zu dem gesagt, ganz ehrlich, ich bleib nicht hier, ich gehe jetzt nach Hause und er soll mich bitte in Ruhe lassen und ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Mhm. Aber der hat überhaupt gar nicht abgelassen von mir, der hat die Zimmertür abgeschlossen, hat mich zurück ins Bett. Die Frau war nicht in der Wohnung zu der Zeit? Nee, die ist ausgezogen gewesen. Die Kinder waren aber in der Wohnung? Genau, die Kinder waren in der Wohnung. Hast du denn bist du die Nacht denn über dann da geblieben? Nee, der wollte dann auch mit mir schlafen, hat mir die Boxershort ausgezogen. Ich habe zu ihm gesagt, ich will das nicht und habe mich gewehrt und hinterher nach der Geschichte, also war mein ganzer Arm blau. Also das habe ich in dem Moment alles gar nicht gemerkt, wie feste der mich eigentlich angefasst hat und dass der mir halt auch Wunden zugefügt hatte. Also in dem Moment war ich so aufgeregt. Also kam es... Ich hatte schon ein bisschen Todesangst, muss ich ganz ehrlich sagen. Kam es dann zum Sex? Also nee, also er hat dann... Also ich konnte mich dann so wehren, dass ich das geschafft habe, dass ich aus dem Zimmer rausgekommen bin. Das war ein dreistöckiges Haus. Und im Flur war es... Also es war dann auch irgendwie lauter. Sind dann natürlich die beiden... die älteren Kinder von ihm wach geworden. Okay, jetzt verkürzen wir es mal. Bist du dann noch rausgekommen in der Nacht? Ja, ich bin dann noch rausgekommen, halbnackt quasi. Okay. Ohne Boxershort, stand dann da auf der Straße. Nun sind ja viele Wochen, Monate seitdem vergangen. Wieso rufst du heute konkret an? Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das nicht... Also seitdem hatte ich jetzt keine Beziehung mehr. Ich konnte mich irgendwie auf nichts anderes einlassen und irgendwie wollte ich mal mit jemandem darüber reden. Also ich hatte das bis dato noch keinem erzählt. Also danach war dann definitiv Schluss zwischen euch beiden? Danach war definitiv, definitiv Schluss. Hat er noch Anstalten unternommen, dass es nochmal in Gang kommt? Die ganze Nacht und hat er mich versucht anzurufen, in den nächsten Tagen danach auch. Mhm. Wie viel Mal hast du ihn nochmal gesehen danach? Nee. Gar nicht mehr. Hätte ich auch nicht mehr gekonnt. Also ich muss, einerseits habe ich den danach immer noch geliebt, weil sowas, ich weiß nicht, da kann man ja nicht dann so kompletten Schlussstrich dann ziehen. Also irgendwie die Gefühle sind ja immer noch da. Du hast den vorher aber nicht so krass erlebt. Nee, überhaupt gar nicht. Der hat eigentlich alles für mich getan vorher. Wie war denn die Beziehung? Wie würdest du die beschreiben bis zu diesem Vorfall? Eine schöne Beziehung an sich. Also vor allem, weil ich ja auch gut mit den Kindern klargekommen bin und die Kinder mich total gemocht haben. Also was ist denn dann über den Großen? Was ist denn dann über den gekommen? Hast du eine Erklärung? dass der so durchgerastet ist, da ausgerastet ist in der Nacht? Also der hat mir mal erzählt, dass er Trennungsängste hat. Ich weiß nicht. Vielleicht hängt das damit irgendwie zusammen, aber wenn jemand einem so wehgetan hat, also auch körperlich wehgetan hat. Also, weil der hat dich krass und heftig angefasst. Ja. Er hat dich aber nicht zum Sex gezwungen. Nee, wobei die Boxershot ausziehen und mich ins Bett drücken und mich also übertrieben küssen, dass mir ja schon wehtut. Ja, aber du hast dich da noch schon echt hart an der Grenze ist, finde ich. Definitiv, finde ich auch. Aber du hast dich Gott sei Dank daraus noch befreien können. Auf jeden Fall. Also es ging dann irgendwie halbnackt, hab das nächste Taxi angehalten. Ja, der Taxifahrer hat sich natürlich gefragt, warum ich hier halbnackt bin. Und hast du denn überhaupt deine Sachen, deinen Schlüssel oder Portemonnaie und waren da noch in der Wohnung? Ja, meinen Schlüssel konnte ich nur noch greifen, alles andere war mir in dem Moment einfach egal. Verstehe. Hab auch nie wieder danach irgendwie... So, Dominik. Das ist eine üble Sache, die ja gelaufen ist. Du sagst, dass du seitdem keine Beziehung mehr hattest, nur ist es ja auch noch nicht so lange her. Nee. Sei froh, dass es nicht noch schlimmer abgegangen ist. Auf jeden Fall. Mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, genau so würde ich es auch sagen. Es ist schon heftig, aber es ist auch noch, man kann es so ausdrücken, mit dem blauen Auge davon gekommen. Ich würde mich da jetzt gar nicht weiter mehr mit beschäftigen, damit das so in die Vergangenheit reingehen kann und du es vergessen kannst. Und dann wird sich die Sache auch erledigen nach einer gewissen Zeit, bin ich sicher. Wahrscheinlich, hoffe ich mal. Ja, also sei froh, dass es so ausgegangen ist. Es hätte noch übler enden können und so... Ja, vor allem auch irgendwie, dass ich auch, also ich hätte ja auch irgendwie ausrutschen können und mich mit dem Kopf irgendwo stoßen können oder was weiß ich da alles passieren hätte können eigentlich, ne? Gut, aber es ist nicht passiert. Nee. Nach vorne gucken, den ganzen Scheiß versuchen zu vergessen und zu verdrängen oder versickern zu lassen in der Seele und dann wird die ganze Sache schon besser werden, Dominik, okay? Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, 1:37 Thema diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, das konnte ich nicht verhindern. Und ich möchte euch gerne fragen, was ihr an besonderen Dingen in eurem Leben schon nicht verhindern konntet. Also vielleicht den Selbstmord einer anderen Person, die Selbsttötung einer anderen Person, vielleicht einen Unfall, vielleicht konntet ihr einen Unfall nicht verhindern oder dass jemand auf die schiefe Bahn geraten ist oder vielleicht auch ein Verbrechen. Vielleicht konntet ihr auch das Scheitern einer für euch sehr, sehr wichtigen Beziehung nicht verhindern, weil ihr in irgendeiner Form euch falsch verhalten habt. Oder vielleicht konntet ihr auch oder könnt ihr den Verlauf einer schweren Erkrankung nicht verhindern, obwohl ihr viele Versuche unternommen habt. Also, das konnte ich nicht verhindern, heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de. Vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail zu schreiben oder ruft am Mittwoch ab 0 Uhr an und auch während der Sendung. Freie Themen nach heute am Montag und es geht weiter mit Roswitha. Roswitha ist 53. Guten Morgen, Roswitha. Hallo? Roswitha. Ja, hallo. Da ist sie, Roswitha, 53. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Roswitha, um was geht es bei dir? Also bei mir geht es darum, ich bin also 53 Jahre alt. Ja. Hab gelebt in der Eifel. Und wurde im Keller eingesperrt, vergewaltigt. Und ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Ungeziefer, wo mein Vater mich eingesperrt hat, alles. Wie alt warst du, als du... Ich vermute auch, dass ich nicht sein leibliches Kind bin. Wir sind 4 Kinder. Roswitha, wie alt warst du, als du eingesperrt und vergewaltigt wurde? 13. 13. Wie oft ist das damals passiert, mit dem Einsperren und Vergewaltigen? Tagtäglich. Über welchen Zeitraum? Bitte? Über welchen Zeitraum? Immer, wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, war 17, 18 Uhr abends. Naja, ich meine, wie lange hat er dir das angetan? Ein Jahr, ein Tag, eine Woche? Jeden Tag. Und dann bin ich mit 16 Jahren, bin ich ins Saarland gegangen, aus der Eifel. Was meintest du gerade mit dem Ungeziefer? Bitte? Was meintest du gerade mit dem Ungeziefer? In der Eifel war das so gewesen, dass da, das Volk nämlich gerne nicht im Mund, Ratten und Mäuse und dann, da nicht Panik hoch drei, und das hat er genau gewusst. Und er hat dann in diesem Keller Ratten oder Mäuse? Ja. Das war für mich tödlich. Das ging 3 Jahre lang, hast du jetzt gesagt. Ja. Der Pastor hat mich dann aus der Eifel, hat er gesagt, du musst hier weg. Und dann bin ich auch ins Kloster gegangen damals. Ich bin sehr katholisch. Mal eins nach dem anderen. Du warst 13 Jahre alt. Katholisch. Ja, du warst 13. Evangelisch. Du warst 13 Jahre alt. Und dann damals habe ich ihn Taufe gelassen in Trier. Habe ich alles organisiert. Roswitha, du verstehst mich? Ja. Ja, okay. Stellst du bitte den Ton von deinem Radio oder Fernsehen ganz ab, dann können wir besser telefonieren. Okay. Du warst Entschuldige, bitte. Das macht gar nichts. Bitte. Du warst 13 Jahre, als das anfing. Das war dein Vater. Ja. Wo war die Mutter? Ich weiß nicht, ob mein Vater ist. Wo? Ja, man ist nicht sicher. Wo war die Mutter? Ich weiß es nicht. Er ist Gott sei Dank nicht mehr da. Nein, wo war damals die Mutter? Hast du mich verstanden? Die Frage. Ja, aber entschuldigen Sie bitte, sehr schlecht am Empfang jetzt mit dem Telefon da. Ja, ich hatte gefragt, wo damals, als das passiert ist, als du zwischen 13 und 16 ist das ja passiert. Wo war zu dieser Zeit deine Mutter? Meine Mutter? Ja. Die war immer weggegangen. Die war nie da. Die hat nie die Tatsachen gesehen, dass er mich im Bett auch vergewaltigt hat und alles gemacht hat mit mir. Sie hat immer, das war da in Eifel ist sehr bekannt dafür, dass die armen Frauen, die 4, 5 Kinder haben, immer Augen zu und durch. Wie viele Kinder waren denn in eurer Familie? Sind 4 Kinder, Geschwister, 4. Hat der Täter den anderen Kindern das auch angetan? Nein, nur mir. Nur dir? Nur mir. Wie kam das dann, dass du mit 16 weggehen konntest? Wie hast du das geschafft? Das habe ich über der Pastor hat das geregelt. Was hast du dem Pastor gesagt? Dem Pastor hat gesagt, ich möchte weg, und da war super, hat das super gemacht. Da war ich in einer Hauswirtschaft, Berufsschule, hat er mich untergebracht. Das war damals super geregelt, auch vom Arzt her, dass ich da weg muss. Vater hat zwar ganz schlimm reagiert, ganz böse zum Pastor und so ganze Gemeinde, weil er wollte mich nicht losgeben, aber ich war da weg. Hast du mit 18 Jahren meine Berufsschule gemacht, Hauswirtschaft, Hotelfach gelernt, alles. Hast du dem Pastor gesagt, was mit dir gemacht wurde? Ja, das war meine Vertrauensperson. Hat der dir geglaubt? Ja, der hat mir geglaubt. Das war auch 100%. Der Pastor hat vor der Tür von meinem Vater gestanden und gesagt, so und so. Da war er aggressiv geworden. Aber der Pastor hat nicht die Polizei eingeschaltet. Das ging doch damals alles nicht in der Eifel. Naja, das wäre in der Eifel auch damals gegangen. Das ist ganz komisch. War schlimm. Also die Polizei wurde nicht eingeschaltet. Ich gehe nochmal zurück auf die Situation, dass du sagtest, du bist im Keller eingesperrt worden und dort vergewaltigt worden. Ja, mit den Mäusen, mit den Ratten, ja. Wie passierte das genau dann im Keller? Was ging da ab? Er hat mich einfach weggesperrt, dass mich keiner sieht. Ich vermute, weil ich mit meinem Alter damals auch, ich bin jemand gewesen, der nicht schlecht ausgesehen hat, Mädchen. Und ich vermute, das war irgendwie nicht die Tochter, sondern irgendwie jemand anders, hat vermutlich. Ja. Aber habe ich das richtig verstanden? Ja, da kommt keiner dran, das ist mein Bereich und das ist mein Person, das war mein Problem. Habe ich das richtig verstanden, dass er dich stundenweise im Keller eingesperrt hat? Hat er gemacht. Und dann durftest du wieder nach oben gehen, in die Wohnung. Aber Ich durfte in die Kapelle gehen, in meine Kirche gehen, und dann war der Feuerwehr alles da. Ich war ja verschwunden, ein, zwei Tage, weil ich immer Angst vor ihm hatte, weil er mir weh gemacht hat. Aber nochmal, Roswitha, die Frage, hast du dann mehrere Tage in dem Keller verbringen müssen oder durftest du auch wieder hoch ins Haus gehen? Ich durfte mal hochgehen und mir durfte mein Haar waschen im kalten Wasser. Und ich habe meine Fingernägel lackiert und hat er, wenn ich zu Hause komme von der Schule, hat er mit dem Ding draufgeklopft. Also ich muss dazu sagen, ich habe sehr viel Klinikum hinter mir jetzt, Schwarzwald und alles. Du warst was ich hinter mir habe, da sind ich keine Mess auf der Welt. Wie lebst du heute? Lebst du alleine? Ich lebe mit meiner Tochter, also Jennifer, meine Tochter. Die arbeitet bei der AWO in Merzig. Du lebst mit deiner Tochter zusammen? Pflegerin und ich wohne jetzt in Brotdorf. Ja. Alleine, gut. Du lebst alleine? Passiert aber nichts. Sie kommt immer tagtäglich zu mir. Welche Art? Ich bin jeden Tag psychologische Behandlung. Ich gehe jetzt wieder in Schwarzwald in die Klinik. Also so ist das, ne? Also du bist immer noch in psychologischer Behandlung? Ja, ich bin Antidepressiva. Ganze Mist noch. Hast du noch Kontakt zu deinen Geschwistern? Möchte ich nicht. Leben deine Eltern noch? Meine Mutter lebt noch, mein Vater lebt ja nicht mehr. Gott sei Dank nicht mehr. Nachdem du bist mit 16 ja dann weggegangen, hast du ihn dann noch meine mal... Meine Mama lebt noch, meine Mutter. Hast du ihn dann hinterher noch mal gesehen? Nein. Ich habe einmal, das muss ganz ehrlich sagen, ich lüge nicht. Ich habe einmal eben im Grab noch gesehen, da habe ich noch sogar alles gemacht. Das ist schön Bett, aber ich hasse den Mann. Ich will nichts mehr. Gott sei Dank ist er weg. Bist du denn auf dessen Beerdigung gewesen? Ja, aber wen der meiner Mama zuliebe und wen meine Geschwister zuliebe, weil ich bin die Älteste. Wie denkst du denn heute über deine Mutter, dass sie nicht eingeschritten ist damals? Ja, ich hasse meine Mutter auch. Hast du mit ihr darüber mal gesprochen? Ja. Was sagt sie denn dazu? Was sagt sie dazu sagen? Sie sagt, das stimmt alles nicht. Sie glaubt ihr bis heute nicht? Nein, das ist mein Problem. Dabei hat sie mitbekommen auf der Couch alles. Sie hat alles mitbekommen. Aber das war es halt früher so gewesen in dieser Eifel, dass die Frauen Angst hatten vor einem Ehemann. Das war nicht nur in der Eifel so, sondern leider Gottes überall so. Glauben deine Geschwister dir denn? Meine eine Schwester in Amerika, lebt in Amerika, die glaubt mir. Ich lüge doch, sowas lügt man doch nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich sowas nicht. Macht man nicht, ich lüge nicht. Jetzt hast du mir ich gerade... Ich bete jeden Tag, ich bete so viel. Und ich meine, ich bin nicht, gut, ich bin vielleicht ein bisschen katholisch, ein bisschen übertatiert, aber ich muss dazu sagen, ich würde nie etwas behaupten, was nicht stimmt. Ja. Das mache ich nicht. Ja, das glaube ich dir. Du hast gerade gesagt, dass ich du eine... Ich habe eine Psychologin und das ist so schlimm für mich. Ja. Du hast gerade erzählt, dass du eine Tochter hast. Ich bin Antidepressiva. Jeden Tag 50, sind 150, 53. Ich versuche also mal... Ich nehme einige Antidepressiva, so ist das. Was wieder? Kannst du mich verstehen? Ich rauche nicht, trinke nicht, mag gar nichts. Was ich eines zu mir nehme, ist das Blödsinn Antidepressiva. Ich mache nochmal einen Versuch. Kannst du mich verstehen? Ja. Ja, ich wollte dich gerade was fragen. Du hast mir erzählt, dass du eine Tochter hast. Ja, meine Tochter ist 29, ja. Ist schwanger jetzt. Ja, wie war das denn für dich, sich überhaupt dann noch nach all diesen schrecklichen Dingen sich auf einen Mann einzulassen? Das weiß ich heute noch nicht. Das weiß ich heute noch nicht. Das ist auch meine Sorge. Das weiß ich heute noch nicht und ich bin im Kopf sehr fit, sehr fit. Der LQ, der ist sehr hoch. Wie lange warst du denn mit dem Vater deiner Tochter? Was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich unsere Jennifer, unsere Tochter, von meinem Ex-Mann, der später 1 Million verspielt hat, hier, D-Mark-Zeiten. Roswitha, ich möchte einen Vorschlag machen. Ich merke, dass du sehr, sehr, sehr noch darunter leidest, was ja auch verständlich ist. Wir haben eine Ahnung bekommen, was dir angetan wurde. Ich möchte sehr gern das Gespräch jetzt hier beenden, aber wir rufen dich gleich nochmal an. Dazu möchte ich dich bitten, aufzulegen und dann melden wir uns gleich nochmal in den in der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten, okay? Ja. Ich wünsche dir von hier aus erstmal von Herzen alles Gute und verspreche dir, dass wir gleich das tun können, was in unserer kleinen Macht hier noch steht, was wir für dich tun können. Das ist lieb. Auf jeden Fall, das verspreche ich dir von Herzen. Vielen, vielen Dank noch. Alles Gute, Roswitha, und du legst auf und wartest auf unseren Anruf. Nicht so ungut, entschuldigen Sie bitte. Nein, du brauchst dich nicht entschuldigen. Da habe ich volles Verständnis für, wenn man sowas erlebt hat, dass man auch nicht ganz normal reden kann und alles so funktioniert. Ja, das ich bin ein bisschen stotterig, entschuldigen. Nein, das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Roswitha, du legst bitte auf, wir melden uns gleich wieder. Okay, vielen, vielen Dank. Tschüss, Roswitha. Ciao. Ja. Ich glaube, wenn man nur eine Ahnung von dem bekommt, was Roswitha gesagt hat, dann ist das auch völlig normal, dass man nicht so flüssig reden kann und alles erzählen kann, ganz toll. Ich glaube, das ist völlig normal und da haben wir alle Verständnis für. 51 und hier ist Siegfried. Siegfried ist 53. Guten Morgen, Siegfried. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Komm Siegfried. Her. Ja, hallo. Grüß dich. Um was geht's bei dir? Ja, folgendes. In der letzten Woche hat mir meine Frau nach 12 Jahren gebeichtet, dass sie asexuell ist. Dass sie asexuell ist? Asexuell. Und also ich bin in Spanien und sie ist auch Spanierin, das spielt keine Rolle, aber sie ist 21 Jahre jünger als ich. Ja. Auch nicht unbedingt wichtig jetzt in dem Fall, aber wir haben 12 Jahre zusammen, davon sind 5 Jahre Ehe. Ja. Und wir haben ein gemeinsames Kind. Was genau meint sie mit asexuell? Ja, sie meint also, dass sie keinen Sex machen kann mit mir. Ja. Sie kann keinen Sex mehr machen. Oder dass sie im Prinzip die ganzen 12 Jahre das nicht wollte? Eigentlich genau das, ja. Das, was ich also nicht wusste, vielleicht leicht vermutete, aber bezieht sich das nur auf dich oder grundsätzlich auf die Sexualität? Grundsätzlich. Sie hat überhaupt keine Lust auf Sexualität? Ja, ganz genau. Hatte sie Lust auf Sexualität, bevor sie dich kennengelernt hat? Hatte sie auch nicht. Sie hatte noch nie Lust auf Sexualität. Sie konnte sich nie Sexualität mit jemandem vorstellen, obwohl sie jemanden mochte oder etwas schön fand oder Zärtlichkeit auch durchaus gut findet und austauschen kann. Und ich hatte auch mit ihr eigentlich am Anfang eine normale Sexualität. Aber dann hat sie dir alles vorgespielt. Ja, eigentlich schon. Sie hat sich selber und mir vorgespielt. Denke ich mal so. Du weißt also nicht, ob sie in der Zeit, während ihr zusammen wart, mal einen Orgasmus hatte. Das weißt du gar nicht. Sie hatte einen Orgasmus und sie masturbiert auch. Sie kann es für sich alleine ausleben. Aha, gut, dann ist sie nicht asexuell. Das heißt, mit sich alleine kann sie es. Ja. Unter asexuell verstehe ich, wenn jemand wirklich überhaupt kein Interesse an Sexualität hat. Derjenige hat aber da auch kein Interesse an Sexualität mit sich selbst. Hast du mal vorsichtig gefragt, ob vielleicht irgendwas Schlimmes... Wir hatten das Thema ja gerade, ob früher irgendwas Schlimmes mit ihr passiert ist. Ja, ganz genau. Ich hab sie schon mal gefragt, weil ich auch in dieser Zeit irgendwann mal so geflaxt hatte und so halt auch ein bisschen, sagen wir mal, so geredet hatte, ach komm her, lass uns was machen und so weiter. Und dann merkte ich immer, dass sie in so einer Situation, wo man auch so spielte und so ein bisschen flapsig redete, dass sie angefasst war. Und ich habe sie gefragt, sie sagte, es ist irgendwas passiert, aber das will sie nicht sagen. Und das war vor ihrem 8. Lebensjahr. Davor kann sie sich nicht mehr erinnern. Ah ja, gut. Da ist irgendwas passiert. Dann ist ja schon klar, wo die Ursachen liegen. Da liegen sie nicht in eurer Beziehung. Es liegt nicht an dir, sondern es liegt daran, dass man ihr etwas Schlimmes angetan hat als Kind. Und dadurch ist die Sexualität blockiert. Ja, sie will das nicht glauben. Sie meint, es ist, sie hat sich erkundigt, jetzt glaubt sie, sie ist asexuell. Und sie ist also jemand, der keinen Sex mag, aber nur, wenn sie sich selber befriedigt oder wenn sie eben Kinder haben möchte. Nicht? Wir sind beim Kinderwunsch, da hat sie sexuelle Wünsche. Sie ist ja viel jünger als du, hast du gerade gesagt. Ja. Wie war denn das in ihren Beziehungen vor dir? Wie hat sie sich da gefühlt und verhalten? Erzählt sie ja, sie hat, ja, sie hat also auch vor mir, hatte sie nur eine Erfahrung, wie sie sagt, und hat auch keinen sexuellen Wunsch gehabt. Sie hat es einfach nur gemacht, weil es da nicht so sein musste. Ach so. Und sie hat gedacht, das muss einfach nur so sein. Ne? Sie hat nie Wunsch gehabt. Hast du ihr denn mal nahegelegt, dass sie mal zu einem Psychiater, einem Psychotherapeuten gehen soll? Ja, ich hab unter anderem das auch gesagt, jetzt in dieser Woche, in der das Thema natürlich jetzt ganz oben liegt. Und ich habe gesagt, du brauchst ja eigentlich eine Therapie. Und dann habe ich aber auch, sie meint dann, sie wäre asexuell und das wäre einfach ein Zustand, der nicht behandelbar ist, sondern einfach nur ein Ist-Zustand ist. Und sie möchte es gar nicht verändern. Und da würde sie keinen Sinn drin sehen, das zu verändern oder den Versuch, das ändern zu wollen. Aber wie kommt denn so ein Satz bei dir als du bist ihr Mann, wie kommt denn so ein Satz an? Och, ja. Also das hat zur Folge, dass ich natürlich sage, hör mal, es ist so, als wenn du einen D-Zug jetzt auf einmal stoppen müsstest. Und ich gehe natürlich so weiter, wie ich lebe, wie ich bin. Und man kann nicht einfach das umlenken. Das heißt? Ich habe gesagt, also wie siehst du das, wenn es nach einem Jahr ist, nach einem Monat, nach zwei Jahren ist, dass irgendetwas zustande kommt, ich habe eine Beziehung oder also dass du fremd gehst mit einer anderen Frau, weißt du? Ja. Würdest du das akzeptieren? Also sie würde das sogar akzeptieren, weil sie meint, sie liebt mich. Ne? So. Das heißt, sie würde dir freien Lauf lassen, um deine Sexualität zu leben? Ja. Das hat sie mir gesagt, obwohl sie dann auch weint und so, aber dann das wird sie dann in Kauf nehmen. Das ist jetzt eine schwierige Situation für dich. Entweder trennst du dich von deiner Frau, deiner Partnerin, oder du lässt dich auf diesen Deal ein. Wohin geht dein Gefühl? Ja, ich komme gar nicht mehr klar und deswegen rufe ich auch an, weil ich sehe da drin eigentlich den Anfang eines Endes, weil ich kann das eigentlich nicht differenzieren. Ich kann das nicht auf zwei Ebenen leben. Wie siehst du das denn eigentlich, dass sie dir das erst nach 12 Jahren erzählt? Ja, es war sehr schockierend. Sie hat eigentlich das so angefangen, also sehr auf dem falschen Bein angefangen. Sie hat eigentlich gesagt, ich will mich trennen von dir. Hat sie nicht gesagt, oder doch? Sie hat mir gesagt, aus heiterem Himmel eigentlich, sie will sich trennen von mir. Und daraufhin natürlich mit, wie kommst du dazu und so weiter, kam sie dazu, dass sie keinen Sex mit mir weiterhaben könnte. Und von daher, sie meint, dass die Trennung dann bevorsteht. Mich würde das sehr ärgern und mich würde das sehr verletzen, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, die mir nach 12 Jahren gesteht, ich bin asexuell und habe eigentlich nie Lust auf dich gehabt, sondern ich habe es immer nur mitgemacht. Es würde mich sehr kränken, sehr verletzen. Die Frage ist natürlich jetzt, mich irritiert so ein bisschen ihre Haltung. Eigentlich könnte man ja vielleicht auch von ihr erwarten, ich weiß es nicht, aber ich sag's jetzt mal so spontan, dass sie, um eure Beziehung zu retten, wirklich mal den Versuch macht, in eine Therapie zu gehen. Ja. Sie kann es ja immer noch abbrechen, wenn sie merkt, dass ihr das nicht gut tut oder dass es ihr vielleicht sogar weh tut. Aber dass sie einfach sagt, hier komm, du kannst dir deinen Sex irgendwo suchen und wir bleiben zusammen, würde mich, muss ich dir sagen, sie würde auch sehr befremden. Sehr. Ja, das kränkt mich ziemlich. Ja, das ist keine Lösung. Die Lösung müsste erstmal sein, wir versuchen das zusammen. Und wenn das nicht geht, dann muss man über neue Modelle nachdenken. Ja, das finde ich ein guter Ansatz. Also mit diesem Ungewissen, was sie da hat, in diesem dunklen Bereich, da sehe ich auch eine Chance. Aber das ist natürlich sehr tief. Ich weiß auch nicht, wie weit Siegfried, das wehgetan hat. Ja, natürlich. Man weiß nicht, was da vorgefallen ist. Es ist die Sendung gleich vorbei. Ich möchte aber, dass wir dich gleich nochmal anrufen, um dir zumindest noch ein paar gute Adressen an die Hand zu geben. Sowohl für dich als Beratung und vielleicht auch für euch beide. Ja. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ich danke dir. Sehr gerne, Siegfried. Tschüss. Ciao. Okay. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Erste Sendung in dieser Woche in der Technik, Andreas Fulford. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.